Herbst 1929. Der Bauer Bartels in Poseritz hat eine schlimme Zeit hinter sich. Alles fing mit einer Standuhr an. Seine Frau hat sich zum Geburtstag eine schöne große Standuhr im Eichengehäuse gewünscht und Bartels hat sich umgesehen, in Stolpe, in Stettin. Aber die schönste hat er in Altholm entdeckt. Und da hätte er noch 60 Mark gespart und die hat er gekauft. Heimlich. Denn jetzt wurde er zum Boykottbrecher. Ihn träfe der Fluch, der Bann der Bauernschaft. Und kaum steht die Uhr im Wohnzimmer, da verlassen Bartels nach und nach die Knechte. Die Magd verschwindet. Die Milch muss er in den Schweinetrog kippen, das Milchwerk nimmt sie ihm nicht ab, weil er angeblich immer zu spät kommt. Denn wer einem Boykottbrecher hilft, den trifft selbst der Bann, und in Poseritz regiert der eisenharte Bauernführer Büttner. Zur Abschreckung und um den bröckelnden Boykott zu bremsen, muss ein Exempel statuiert werden. Die Bedingungen, die Bartels gestellt werden, sind grauenhaft. 1000 Mark Geldbuße an die Bauernschaft, öffentliches Verbrennen der Uhr und, was das Schlimmste ist, öffentlich hat er vor dem Dorf Verzeihung zu erbitten. Und so muss es geschehen, will Bartels nicht alles verlieren, Haus und Hof und Vieh. Und so zieht er mit dem Handwagen, die Uhr aufgeladen, am Abend vor das Kriegerdenkmal von Poseritz, vor die versammelten, schweigenden Menschen des Dorfes. Sprich mir nach. Ich hef Schlechtern gegen die Buren in Poseritz. Schlechtern gegen alle Buren im Lande. Ich hef Schlechtern gegen die Buren. Lauter! Schlechtern gegen die Buren. Das tut mir herzlich leid. Ja, das tut mir herzlich leid. Ich bereue meine Schlechtigkeit. Ich bereue meine Schlechtigkeit. Ich sehe meine Sünde ein. Ich sehe meine Sünde ein. Und will sie wieder gut machen. Und ich will das wieder gut machen, ja. Ohne Zwang und ohne Bosheit. Ich will das wieder gut machen, ja. Ohne Zwang und Bosheit. Ich bitte um Verzeihung, alle Buren von Poseritz. Alle Buren von Poseritz. Mit ihren Frauen. Mit ihren Frauen. Mit den alten Teilern. Mit den alten Teilern. Mit den Kindern. Mit den Kindern. Knechten. Mägden. Mägden. Herzlich bitte ich alle um Verzeihung. Ja, das tue ich, ja. Der Wind geht im Pappelgeäst über dem Denkmal. Die Flammen vom Feuer, in dem die verhängnisvolle Uhr verbrennt, werfen ihren Flackerschein auf die Versammlung, auf das Rund, gebildet aus der kleinen Gemeinschaft eines kleinen Dorfes mit 300 Einwohnern, einer Zelle im großen Körper der Bauernschaft. Angesichts der versammelten Gemeinde, versicherst du, dass du ohne Hass bist, ohne Missgunst, ohne Bosheit? Ja, das versichere ich, ja. Dass du freiwillig und ungezwungen zu uns gekommen bist. Dass du deine Bosheit erkannt hast. Ja. So verzeih ich dir namens der gesamten Burschenschaft. Was war, ist nicht mehr. Niemand soll dich dran erinnern. Noch darum kränken. Über dieses Ereignis in Poseritz hat die Zeitung Die Bauernschaft einen langen Artikel veröffentlicht und vom wiedererlangten Glück des Bauern Bartels berichtet. Am nächsten Tag schon waren die Knechte wieder da, die Magd, das Milchwerk nahm ihm wieder die Milch ab und alles war wie nie gewesen. Die Altholmer Chronik hat darüber nur auf der dritten Seite ein paar Zeilen gebracht. Kein Wort in den Nachrichten. Und in der Redaktion der Chronik sitzen wieder einmal der Lokalredakteur Stuff und der Annoncenwerber Max Tredub zusammen. Tredub wird immer nervöser. Stuff scheint ihn gar nicht wahrzunehmen. Ich suche die Abonnementenkartei für die Dörfer. Weißt du, wo die ist? Oh. Die Abonnementenkartei für die Dörfer. Scheiße. Was hast du gesagt? Stettin am 6. September, sehr geehrter Herr Stuff. Wie ich in Erfahrung gebracht habe, sind meine beiden bisherigen gut gemeinten Warnungen erfolglos gewesen. Ich such mal draußen weiter. Bleib hier, du Scheißer! Sie haben noch keine Schritte. Setz dich dahin. Los!